Rund 300.000 Studenten studieren zurzeit an den ca. 35 Universitäten und Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland. Sie werden einmal wesentlich die Geschichte unseres Volkes gestalten und an der wissenschaftlichen, technischen, wirtschaftlichen und moralischen Struktur der Zukunft mitarbeiten. Eine der ältesten Universitäten ist die nahezu 500 Jahre alte Mainzer Universität. Rund 9.000 Studierende zählen die Fakultäten der Gutenbergstadt. In dem Campus der Universitätsgebäude befinden sich alle Zweige der Wissenschaft, darunter auch ein evangelischer und katholischer Zweig der Theologie. Unser Mitarbeiter hatte die Gelegenheit, mit dem Rektor der Universität, Herrn Prof. Dr. Hans Rohrbach, zu sprechen. Prof. Dr. Rohrbach ist einer der 6 ordentlichen Professoren für Mathematik und außer seiner naturwissenschaftlichen Arbeit auch als überzeugter Christ und Prediger bekannt. Herr Professor, es ist allgemein bekannt geworden, dass die sowjetischen Astronauten gesagt haben, sie seien durch den Weltraum geflogen und hätten nirgends Gott gefunden. Was hätten Sie geantwortet, wenn Sie das Ihnen gesagt hätten? Sie haben an der falschen Stelle gesucht. Gott ist nicht im Weltall zu finden. Gott ist für uns nur in seinem Wort zu finden. Glauben Sie an Wunder, Herr Professor? Halten Sie die Wunder für eine Durchbrechung der Naturgesetze, mit denen Sie als Mathematiker doch rechnen müssen? Ich glaube durchaus an Wunder, aber sie sind keineswegs eine Durchbrechung von Naturgesetzen. Das ist die alte Ausdrucksweise, die von dem überholten Weltbild der Naturwissenschaft des vergangenen Jahrhunderts herkommt. Heute wissen wir, dass neben der Naturgesetzlichkeit auch immer wieder kontingente, das heißt nicht ableitbare Ereignisse beobachtet werden, die genauso zum Naturgeschehen gehören wie die gesetzmäßig erfassbaren. Man könnte, wenn man überhaupt an Wunder glaubt, sie von daher als ein kontingentes Ereignis verstehen. Auf einer etwas anderen Ebene als die Wunder liegen wohl die dem menschlichen Verstand unbegreiflichen Aussagen der Bibel über Jesus selbst, die Jungfrauengeburt, die Auferstehung und die Himmelfahrt. Wie denken Sie als glaubender Naturwissenschaftler darüber? Nach meiner Überzeugung sind auch diese Wunder, die an Jesus geschehen sind, durchaus denkmöglich. Aber dazu müsste man natürlich etwas mehr von der modernen Naturwissenschaft wissen, insbesondere die ganz neue Auffassung von der Materie. Materie setzt sich nach unserer Vorstellung zusammen aus gewissen kleinsten Elementarteilchen, aber diese Elementarteilchen selber sind nichts Seiendes, sondern etwas Geschehendes. Und für den, der die Bibel kennt und weiß, dass alles, was geworden ist, durch das Wort Gottes geworden ist, für den gibt es die Möglichkeit zu sagen, Gottes Wort setzt sich, wenn er so will, in physikalisch messbare Energie, das heißt in Materie, um. So könnte man etwa auch bei der Jungfrauengeburt sagen, Gott hat in den Schoß der Maria hineingesprochen, es werde ein befruchtetes Ei. Und dann wurde eins. Damit war die Zeugung geschehen, alles andere lief natürlich ab. Bei der Himmelfahrt denke ich an das eigentliche Weltbild der Bibel. Sie spricht von 2 Wirklichkeiten, sichtbar und unsichtbar. Und diese beiden Wirklichkeiten liegen ineinander, durchdringen sich. Und die Offenbarung Gottes geschieht vom Unsichtbaren her in das Sichtbare. Sein Sohn ist von dort her durch sein Wort in Maria gezeugt worden und er ist bei der Himmelfahrt dorthin wieder zurückgegangen. Man sollte also besser von einer Entrückung in das Unsichtbare sprechen, nicht so sehr von einer Himmelfahrt. Vielen Dank, Herr Professor. Noch eine Frage. Glauben Sie, dass ein kritisch denkender Mensch auf alle seine Fragen und Zweifel erst eine Antwort haben muss, bevor er zu einem echten Glauben an Jesus Christus finden kann? Keineswegs, denn diese Fragen lassen sich gar nicht alle erst beantworten. Der Glaube erfordert einen Schritt des Vertrauens. Zunächst einfach auf das Wort, das mich durch die Bibel erreicht, zu vertrauen. Er ist ja, der Glaube, eine gewisse Zuversicht des, das man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Das, was man erhofft, sind die Verheißungen Gottes, auf die vertraue ich erst einmal. Und als zweites wird dann das Nichtzweifeln geschenkt an dem, was man nicht sieht, etwa an der unsichtbaren Wirklichkeit, an Gott selber, an den Engeln, an allem, was uns von dort her berichtet wird. Das ist die richtige Reihenfolge. Wer aber wirklich den Glauben an Jesus geschenkt bekommen hat, wird hinterher, wenn er sich um das Verständnis bemüht, auch feststellen, dass nichts mehr in den Worten der Bibel dem naturwissenschaftlichen Wissen widerspricht. Noch eine letzte Frage, Herr Professor. Was erscheint Ihnen vom Glauben an Jesus Christus das Wichtigste? Zunächst sein Tod, der um unsere Sünden willen erfolgt ist. Ich darf wissen, dass ich mit allen meinen Sorgen und all meinem Versagen zu ihm kommen darf ans Kreuz und dort abladen darf. Das tue ich bei einem Bruder, dem ich dann einfach eine Beichte ablege und bekomme zugesprochen die Vergebung der Sünden und kann ganz von vorne wieder anfangen. Eine wunderbare Erfahrung, die nur Jesus Christus schenken kann. Aber der Glaube an Jesus Christus ruht letzten Endes auf der Tatsache seiner Auferstehung. Auch das ist eine Sache, die nicht leicht geglaubt werden kann. Wer aber mit dem Unsichtbaren rechnet, weiß, dass auch die Auferstehung in das Unsichtbare hinein erfolgt ist und dass er von dort her auch als der Auferstandene immer wieder erschienen ist. Schwierigkeiten gibt es nur, wenn man immer noch meint, es gäbe nur diese eine sichtbare Welt. Es gibt auch noch die andere, die Wirklichkeit Gottes. Recht schönen Dank, Herr Professor.